Noch nie zuvor habe ich mich so sehr danach gesehnt, von hier wegzukommen. Ganz weit weg zu sein. Ich habe Lust, meine Sachen zu packen, in den nächsten Zug zu springen und wegzufahren. Meine Träume liegen kilometertief unter eingestürzten Wolkenkratzern aus Hoffnung begraben. Die Ruinen, die ich hasse, sind die Ruinen in mir. Seelenficker, Seelenficker. Die Ruinen, die ich hasse, sind die Ruinen in mir. Die Ruinen, die ich hasse, sind die Ruinen in mir. Hast du wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Da, wo bei anderen Menschen die Vorstellung von Liebe ist, ist bei mir ein schwarzes Loch. Da, wo bei anderen Menschen die Vorstellung von Liebe ist, ist bei mir ein schwarzes Loch. Und dieses Loch wird gefickt. Die Drogen von oben, die Kerle von unten. Seelenficker, Seelenficker. wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Voll die gestörten Kinder. Voll die gestörten Kinder. Voll die gestörten Kinder. Voll die gestörten Kinder. Voll die gestörten Kinder. Voll die gestörten Kinder. Voll die gestörten Kinder. Welches Konsum, Baby? Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert. Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert. Das kannst du. meine Augen zumachen und versuchen, ganz weit weg zu sein bei meiner Droge. Zumachen und versuchen, ganz weit weg zu sein bei meiner Droge. Ganz weit weg zu sein bei meiner Droge. Voll die gestörten Kinder. Welt ist Konsum, Baby. Die Welt ist Konsum, Baby. Seelenficker, Seelenficker. Körper ficken. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Denn ich hasse meinen Körper. Er ist so fett und hässlich und unförmig. Und sowieso habe ich es nicht besser verdient. Doch in den Momenten, wenn die Drogen aufhören zu wirken, merke ich, dass die Leute auf meine Seele ficken. Das tut weh. Nein, mehr noch. Das zerstört, ohne zu zerstören. Man bleibt übrig und weiß, dass man kaputt ist. Unheilbar und dass man damit leben muss. Drogenabhängiger, Süchtiger, Drogen und Freier. Durch meinen Körper reißt das Fleisch von den Knochen. Kristalle durch die Kanüle kämpfen. Doch fühl ich's? Das Crystal schabt durch meinen Körper, reißt das Fleisch von den Knochen. Abends brauche ich da noch was, um runterzukommen. als sonst? Mir geht's auf Drogen besser als sonst. Menschen die Vorstellung von Liebe ist, ist bei mir ein schwarzes Loch. Ja, wobei anderen Menschen die Vorstellung von Liebe ist, ist bei mir ein schwarzes Loch. Zu fühlen, was draußen los ist. Einfach nur mit der Droge tanzen und irgendwann wieder was nehmen. Dann gibt es nur die Drogen und mich. Und die Drogen nehmen mich an der Hand und führen mich fort vom Schmerz. Mir geht's auf Drogen besser als sonst. Augen zumachen und versuchen, ganz weit weg zu sein bei meiner Droge. Nicht zu fühlen, was draußen los ist. Einfach nur mit der Droge tanzen und irgendwann wieder was nehmen. Welt des Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert. Voll die gestörten Kinder. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert.